Ne oldu? Bitişen. Hallo, Hallo, guten schön. Tag. Schönen guten Tag. Ja, ich bin Yahya Avci und ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station. Und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Ja, okay. Zuerst möchte ich ein paar persönliche Daten fragen. Okay. Ja. Ja, wie heißen Sie? Schmidt Müller. Schmidt Müller. Ja, Schmidt mit DT, ja, am Ende. Ja, genau, mit DT, genau, am Ende. Ja, okay. Wie alt sind Sie, Herr Schmidt? 65 Jahre alt. 65. Und wann genau sind Sie geboren? 1967. Ich glaube, das macht noch mehr ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Ja, okay. Und Tag und Monat? Ja, 1.4.1967. Ja, okay. Und wie groß sind Sie, Herr Müller? 1,70. Und wie viel wiegen 80. Sie? 80. Okay. Und Herr Müller, was für Sie zu uns? Welche Beschwerden haben Sie damit? Eigentlich, ich habe chronische Lungenerkrankungen. Ich leide unter einer COPD, aber in den letzten 3 Tagen habe ich starke Husten mit leicht Druck im Brust, was ich bisher nicht erlebt habe, muss ich ehrlich sein. Ich könnte es nicht nachvollziehen, ob das von den Grunderkrankungen ist, ob ich einen Schub von COPD habe. Daraufhin habe ich 2 Tage gewartet, habe ich gesagt, ich gehe mal ins Krankenhaus, lasse ich mal genau herausfinden, woher kommt das. Ja, okay. Herr Müller, wie ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben starke Husten mit Auspuff, oder? Ohne Auspuff. Leicht Auswurf habe ich immer gehabt, aber es ist nicht so ausgeprägt. Ja, nee, Auswurf würde ich nicht jetzt sagen. Ja, okay. Und seit wann haben Sie diese Beschwerden, diese Husten? Als wie Wann? gesagt, ich hatte immer ab und zu gehabt, aber so in diesem Maß habe ich nie gehabt und zudem habe ich noch so ein Brustschmerzen noch, das habe ich auch gesagt, ne? Also es ist nicht nur Husten, sondern auch so ein Brustschmerzen noch dazu. Ja, okay. Und wann fängt Ihre Brustschmerzen an? Ist auch vor 3 Tagen eigentlich. Vor 3 Tagen. Und wo genau tut es weh? Im Bis Mittel oder gesamte gesamte? Brustwand, ja, Ja, genau. gesamt. Und wie können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind sie dumpf oder drückend oder brennend? Sehr druckende Schmerzen. Drückend. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus mit Rücken oder unten? Nein, so eine Ausstrahlung kann ich nicht jetzt genau sagen. Habe ich auch nicht gespürt. Das gesamte Brustband ist betroffen jetzt. Ich habe so eine druckende Schmerzen, kann ich nicht mehr sagen. Okay, und wie können Sie auf einer Schmerzskala, was spricht ja von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen? Wie stark die Schmerzen sind, das ist eine gute Frage. Wenn ich huste, dann tut es noch mehr weh. Dann während Husten habe ich so eine Schmerzskala zwischen, würde ich sagen, 7 und 8. Und danach, wenn ich mich erleichtert habe, wenn ich keine Husten habe, sind eine Dumpfschmerzen eher so bis 4, 5, würde ich sagen. Okay, Herr Müller. Okay, Herr Müller, außer dieses Mal, ja, sind Sie fiebrig oder haben Sie Ihre Fieber gemessen? ob ich Fieber hatte. Vielleicht Temperatur hatte ich gehabt. Ich habe es aber nicht gemessen. Mir war warm, aber ich Ja. könnte es nicht genau jetzt sagen, dass es ein Fieber war. Und haben Sie noch andere Beschwerden? Was meinen Sie, andere Beschwerden? Ja, vielleicht, Sie haben gesagt, Sie haben gesagt, was Sie leichte Auswurf haben. Wie ist Ihr Auswurf? In welcher Farbe oder wie ist die Konsistenz? Ich habe gesagt, eigentlich ist eine ausgeprägte Auswurf habe ich nicht. Ich Ja. hatte immer so einen Auswurf gehabt durch meine Grunderkrankung, was ich habe, durch die COPD. Und eigentlich die Auswurf, was ich habe, es war immer so ein genauso leicht gelb. Grünlich ist das nicht. Ich würde sagen, es ist normal. Ja, Natürlich, Sie okay. sind der Arzt, Sie können das besser entscheiden, aber meines Erachtens ist es normal. Okay, sehr schön. Und haben Sie das nicht bemerkt, ja, im Blut, im Auswurf? Ob ich Blut im Auswurf gesehen habe oder blutige Auswurf gesehen habe. Ja. Nee, fast, ich habe keine Blut, Nein. ich konnte keine Blut feststellen. Ja, okay. Und haben Sie schnelle Herzschläge? Ob mein Herz schnell schlägt, das ist eine gute Frage. Ja, ab und zu schon. Seit 3 Tagen habe ich so ein Herzrasengefühl schon. Ja, Ja. aber nicht dauerhaft, ja, manchmal. Ja, okay. Das Und kommt und geht wieder weg. ja, okay. Herr Müller, sind die Schmerzen ja immer da oder gehen Sie wieder weg? Ob ich dauerhaft Schmerzen habe? Ja. Nee, dauerhaft Schmerzen habe ich nicht. Ja, okay. Ja, muss ich sagen, eher meistens schon, aber wenn ich schlafe, dann ist es okay. Ja, ich kann ganz normal schlafen, muss ich sagen. Okay. Und gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also ein Auslöser für die Schmerzen? Ja, gibt es ein bestimmter Auslöser? Nee, Husten. Ja, nicht. Durch Husten vermehrt sich denn. Sind Ihre Beschwerden ja verst sie, sie ver sind sich hatten sich ihre Husten beim Einatmen oder beim Ausatmen verstärkt oder verlängert? Ob das am atemabhängig ist, meinen Sie? Ob meine Husten atemabhängig ist? Ja. Ich würde sagen, Husten nee. oder Ihre Brustschmerzen auch. Schwierig zu antworten. Jein, würde ich sagen. Ja, okay. Und beim Liegen oder beim Hochlegen oder beim Stehen, haben Sie das bemerkt, irgendwelche Veränderung? Nee, eigentlich nicht. Nein, nicht. Okay. Okay. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß, Herr Müller? Nee, habe ich auch nicht gehabt. Okay. Mussten Sie sich erbrechen? Nee. Nein. Okay. Haben Sie Probleme einzuschlafen oder durchzuschlafen? Habe ich auch keine Probleme. Okay. Und haben Sie auch Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Nee, habe ich auch kein Problem. Sehr schön. Und haben Sie in der letzten Zeit zum Beispiel in 6 Monaten ungewollt ab- oder zugenommen? Nee, eigentlich bin ich stabil. Ja. Nicht stabil, oder? Stabil. Ja, stabil. Ja, sehr schön. Genau. Ja, Sie haben gesagt, nur Sie ein bisschen fiebrig sind. Ja. So eine, ja, ehrlich gesagt, ich konnte nicht als Fieber bezeichnen, aber so ein warmes Gefühl war das, ja. Ich habe es nicht gemessen, aber. Ist bei Ihnen übel? Ob mir übel ist, auch nicht. Herr Müller, wie Sie schon gesagt haben, Sie eine COPD haben. Seit wann haben Sie diese Erkrankung? Seit ungefähr 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Außer dieser Krankheit haben Sie noch andere Vorerkrankungen? Nee. Chronische. Ja, okay. Nein, das reicht das aus. Ja, ich weiß. Das, und wurden Sie schon einmal operiert? Auch nicht, Gott sei Dank. Ja, das freut mich. Und was nehmen Sie für COPD ein? Da gibt es zwei Was nehmen Spray, Sie gegen COPD ein? da gibt es eine zwei Spray, die ich von meiner Pulmonologin bekommen habe. Und ab und zu, natürlich, wenn das stark wird, die geben mir so ein Cortison auch bei Schuber. Aber mein Arzt ist aktuell im Urlaub, deswegen könnte ich mit ihm nicht jetzt Kontakt aufnehmen, um nachzufragen, ob das eine COPD-Bedingung ist, die Probleme oder was anderes. Deswegen bin ich hergekommen. Ja, Sie haben zwei Spray eingenommen Ja, und das ist so eine dauerhaft ab und zu nehme ich ja so eine. wie ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben nicht regelmäßig dieses Nee, Spray naja, eingenommen. weil ich brauche es nicht öfter. Ja. Ja, manchmal ist es mir schlechter, wenn ich rauche, mir schlecht im Sinne von nicht, dass ich Schuben habe, sondern auch ja, durch den Luft, durch den natürlich den Atem. Ist mir schwer, daher muss ich dann meine Spray benutzen. Ich rauche noch dazu, muss ich ehrlich sein. So eine 5 bis 6 Zigaretten pro Tag. Ich war schon richtig chronisch abusiv mit der Tabak sozusagen, aber ich habe es stark reduziert. Ich hatte vorher immer über 20 Zigaretten geraucht. Seit ungefähr 10 Jahren, ich habe es auch reduziert. Seit ich das mitbekommen habe, dass ich meine Lungen schon stark belastet habe. Ja, Deswegen, das COPD ist auch jetzt unter Kontrolle, muss ich sagen. Ja, soweit. Ich gehe oft zur Kontrolle, Lungentest, Atemtest. Macht mein Arzt auch regelmäßig. Der meint, dass es, wir sind im guten Weg. Herr Müller, ich empfehle Ihnen, dass Sie Ihren Spray oder Ihre Medikamente regelmäßig einnehmen müssen. Okay. Ja, und reagieren Sie allergisch irgendwelche Medikamente oder Lebensmittel? Nein. Ja, schön. Und sind Sie vollständig gegen Coronavirus geimpft? Ja, ich bin dreimal geimpft. Ja, sehr schön. Und waren Sie schon einmal im Ausland, zum Beispiel in den Gar Tropen? nicht jetzt, vor allem in der letzten Ja. Zeit, könnte ich gar nicht. Ja. Ich war Okay, ja zu Hause. und Sie haben gesagt, Sie haben 10 Zigaretten pro Tag rauchen. Ja? Ich habe gesagt, dass ich aktuell 5 bis 6 Ja, pro Tag. 5 bis 6. Ja. Aber früher? War mehr als 20. Mehr als 20. Aber seit 10 Jahren, ich habe es so stark reduziert. Vor Ja. 10 Jahren war das, aber seitdem, dass ich das Diagnose mitbekommen habe, ich habe es stark reduziert. Ja, okay. Und früher, vor 10 Jahren, wie viel Zigarette rauchen Sie? Und ja, 20 Wie Zigarette, Sie lange haben meinen Sie, gesagt. ja? Ja, Wie lange mehr. habe ich denn Ja, wie stark lange? geraucht? Ungefähr 20 Jahren. 20 Jahre. Genau. Mehr als 20 Zigaretten. Ja, genau. Okay. Und trinken Sie Alkohol, Herr Müller? Hallo? Hallo. Noch da? Ja. Ich höre Sie ganz schlecht. Hallo. Trinken Sie Alkohol, Herr Müller? Nee, sondern ab Nein. und zu, Ja, weil sehr ich schön. hasse das fast nicht. Und das ist eine Routinefrage und ich muss das fragen. Nehmen Sie Drogen? Auch nicht, nee. Ja, okay. Und Herr Müller, ja, haben oder besuchen Sie regelmäßig in Ihren Hausarzt, um Ihre Vorsorgung, Untersuchung zu machen? Was meinen Sie damit? Habe ich genau akustisch nicht verstanden. Ja, haben Sie regelmäßig Vorsorgeuntersuchung gemacht? Für Ja, was? ich meine Darm, um einen Darmkrebs, um ja zu schließen, zu auszuschließen oder ja oder Okay, das hat mich Hautkrebs. keiner was gesagt, ob ich eine Vorsorgeuntersuchung machen muss. Natürlich. Ich habe vor 10 Jahren einmal eine Darmspiegelung gehabt. Das war okay und die meint das jetzt, brauche ich aktuell nicht. Ich habe auch kein Problem mit dem Stuhlgang. Ja, sehr Wie kommen Sie schön. auf die Idee, dass ich das machen muss oder wollen Sie mich empfehlen oder empfehlen Sie mich, dass ich das machen muss? Ja, ab 15 Jahren, ab 50 Jahren, kann man für jede männlich oder jede Person Vorsorgeuntersuchung machen. Anbieten, okay. Ja, Und ich würde Ihnen empfehlen, auch. Okay, gerne. Das würde ich, wenn ich jetzt mit diese Probleme sozusagen, wenn die Probleme sich beseitigt, natürlich würde ich dann sie mich darum kümmern, würde ich mal zu meinem Hausarzt gehen und dann würde ich entsprechend Untersuchungen wahrnehmen. Danke für Ihre Empfehlung. Und leben Ihre Eltern noch? Nee. Nee. Und woran sind Sie gestorben? Mein Vater hatte Lungenkrebs. Der ist fast vor 10 Jahren verstorben. Und meine Mutter hat auch Brustkrebs. Und wann in welchem Alter ist sie verstorben? Sind sie verstorben? Ja, das war der. Mein Vater war schon ungefähr so eine 75 Jahre alt Ja, und meine Mutter war 70 Jahre alt. 70. Okay, danke. Und haben Sie Geschwister? Nee, habe ich keine, leider. Okay. Und Herr Müller, sind Sie verheiratet? Auch nicht. Ja. Und haben Sie Kinder? Auch keine Kinder. Okay. Und mit wem wohnen Sie? Wohnen Sie allein? Ich wohne alleine im Gebäude, wo meine Eltern waren. Ich wohne jetzt da drin. Und was machen Sie beruflich? Sind Sie Rentner? Ich bin Rentner jetzt, durch den COPD ein bisschen früh in Rente gegangen. Und ich war eher so eine wie Hausmeister, ja, jahrelang. Und am Ende habe ich alles abgegeben, konnte ich Ja. nicht mehr. Okay, Herr Müller, ich denke, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie etwas Ja. hinzufügen? Ich will gerne wissen, was ich habe, was ich noch zu so tun und was würden Sie mich empfehlen? Das ist mein Wunsch sozusagen. Und sonst habe ich keine Frage. Ja, okay, Herr Müller, ich habe einen Verdacht auf Ihre Lungen entzündet ist. Sie vermuten, dass Sie eine Lungenentzündung haben, meinen Sie, oder? Aber Okay. es muss bestätigt werden. Okay. Zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen. Danach werde ich bei Ihnen Blut abnehmen. Und Ja, und eine Röntgenbild muss eine Röntgenthorax muss veranlassen werden. Und jetzt ich werde mit dem Oberarzt sprechen, wie wir weiter vorgehen. Okay. Danach sprechen wir weiter. Alles klar, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Ja, bis gleich. Bis gleich. Haben wir alle Fragen gestellt jetzt, wenn man was am Grund fragt? Haben wir was vergessen? Ja, Was? manchmal einige Fragen vergessen. Haben Sie bei derartigen Beschwerden bereits einmal ein Medikament oder Nitropirapirat eingenommen? Nee. Haben Sie Schluckbeschwerden oder Öfteodtrinnen oder Säurestoffwechselstörungen? Ja, das ist aber nicht neu. So eine Sodbrennen habe ich immer ab und zu gehabt, seit jahrelang. Aber jetzt mit diesen Problemen, mit diesen Beschwerden, also das hat sich nicht verändert oder geändert. Die Okay. Probleme an für sich ist nicht zunehmender mit Okay. Sodbrennen. Ich habe eine Frage, aber Sie haben Antwort. Hatten Sie so etwas vielleicht schon einmal? Nee, in diesem Maß habe ich gesagt, habe ich nie gehabt jetzt. Deswegen jetzt habe ich gesagt, ich kann nicht jetzt lange warten. Mein behandelnder Arzt ist im Urlaub und daher, ich muss jetzt ins Krankenhaus, dass ich das klären lassen, warum und weshalb. Wie haben sich die Beschwerden mit der Zeit verändert? 3 Tagen, Sie haben gesagt, Ja, so Anfang. starke Husten, so ein Druck auf der Brust und Schmerzen noch das so. Als ich gesagt, wie ich das beschrieben habe, leichte Temperatur hatte ich auch gehabt. Habe ich nicht gemessen, aber so ein leichter Auswurf, aber das war immer, wie es war, muss ich sagen. Und deswegen wegen der Husten habe ich gesagt, ich muss mal jetzt auch wegen Schmerzen, muss ich ins Krankenhaus. Können Sie vielleicht im Bett liegen? Geht. Das ist nicht aber neue Probleme für mich. Das Wie war viel immer so. Kissen? Wie viel Kissen meinen So Sie? ein Sechs? zwei Kissen. Ich habe so ein spezielles Bett, wo ich wegen Refluxkrankheiten, meine ich das, was ich etwas hatte, war aber nicht ausgeprägt, aber trotzdem, das war Empfehlung von meinem Hausarzt, dass ich nicht gerade schlafen, sondern auch mit so einer bisschen Fläche sozusagen, so ein 10 Grad oder 15 Grad. Jetzt momentan, was steht im Vordergrund? Die Lymphknoten oder das Druckgefühl in der Brust? Druckgefühl, Schmerzen mit Husten. Das war's. Dankeschön. Haben noch andere Fragen, Kollegen? Ob die anderen Kollegen Fragen haben. Können Sie einfach Luft kriegen? Nochmal bitte, ich habe es nicht. Luftnot. Haben Sie auch Luftnot? Und Okay. treten die Beschwerden in der Nacht, in der Nacht oder tagsüber und nach. Ja, Luftnot habe ich. Das wurde nicht genau gefragt. Aber jetzt müssen Sie vertiefen. Wann und wie? Vielleicht Sie möchten uns fragen, ist das eine Einatmen, Luftnot, ja, oder Tiefatmen. Ausatmen? Weder einatmen noch beim Ausatmen. Einen. Noch? Bezug auf die Luftnot musst du ja weiter fragen jetzt. Wir sind Bezug auf die Brustschmerzen, das muss noch gefragt werden. Können wir anfangen? Ja. Was hast du Nein, gesprochen? jetzt musst du ja Nein. noch fragen, da muss die Ja. Gruppe, da ich warte von der Gruppe noch die andere Fragen jetzt. Meinen Sie Brustschmerzen oder Husten? Ja, ich habe so ein Brustschmerzen, ja. Ich habe so ein, auch beschrieben, ich habe so einen Druck auf der Brust, eine gesamte Brust, ja, mit Also, Schmerzen. Und Herr Audio, schon die 7 Dimension gestellt, ja, aber vielleicht, weiß ich noch, fehlt was hier. man einfach, die einfachste Frage, was man ihr stellen soll, Belastung des Vier. Aber Ja, er hat Yahya schon hat schon Schmerzen erwähnt. gesagt, Yahya hat schon gefragt. Er hat gesagt, im Stehen. Hat er nicht gefragt, ob ich bei Belastung Diese im Sitzen, Schmerzen, Stehen oder Liegen. ja, stimmt, Das war nicht bei Belastung. Die Frage war ja. so: Haben Sie im Stehen, im Liegen oder im Sitzen? Drittende Beschwerden auch in Ruhe oder nur bei Belastung auf? Oder, ja, das ist wichtig. Muss man die Belastung-Wort benutzen? Belastung ist was anderes als im Stehen. Ich stehe, aber ich habe keine Luftnot. Aber wenn ich so ein paar Schritte laufe, dann habe ich Luftnot. Da habe ich so vermehrte Schmerzen. Das muss man auch. Welcher Unterschied? Ja, hier hat gefragt. Beim Sitzen oder beim Einatmen. Diese Schmerzen abhängig davon, ob sie sitzen oder liegen. Mhm. Oder stehen. Oder stehen. Das ist Lagerung abhängig. Lagerung abhängig. Ja, das habe ich gesagt. Belastung abhängig. Genau, da ist nicht Lagerung abhängig, das ist eine Belastung abhängig. Ja, Belastung. Wenn ich mich belaste, das ist was anderes. Okay. Das wurde nicht gefragt. Mhm. Ja, ich höre ganz genau. Weil in der Prüfung, die können auch so eine Frage stellen, weil so die Unterschiede muss man wissen. Sie haben lagerungsabhängig gestellt und das muss man auch fragen. Und was noch dazu? Da muss man noch fragen. Haben Sie geschwollene Beine, Herr Mark? Gute Frage, tolles Frage. Nee. Warum haben Sie die Frage gestellt? Ich möchte von Herzinsuffizienz unterscheiden. Sehr gut, noch was? Dann machen wir den. Ja, sehr gut. Lungenembolie. Genau. Deswegen muss man die Frage immer noch vertiefen. Was wie haben wir noch? Fühlen Sie sich allgemein? Fühlen Sie sich krank wie Erkältung oder Grippe? Ich fühle mich in den letzten 3 Tagen sind schwer erkrankt, muss man ehrlich sein. Durch den Husten, durch den Schmerzen. So eine Erkältung würde ich nicht sagen, das ist eine Mehrserkältung. Ich habe immer ab und zu Erkältung gehabt, aber so in diesem Maß Husten zu haben oder zu erleben, war nicht so, muss man sagen. Ja. Haben Sie selbst einen Corona-Schnelltest durchgeführt? Gute Frage. Habe ich gemacht. Das war negativ. Das ist ein aktuelles Up-to-Date, muss man machen. Das ist auch heute jetzt. Bei jedem Husten und bei jedem Brustproblem muss man Corona testen. Und was wurde nicht gefragt noch? Bezüglich der Brustschmerzen. Genau beschreiben, Yahya hat Drücken, genau. Aber wie sieht es aus mit der Belastung? Haben wir gefragt das? Ist es vermehrt mit der Belastung oder nicht? Ja. Wenn Sie Treppe hochsteigen zum Beispiel, ja, haben Sie noch mehr Probleme? Wie viele Treppen steigen, bevor Sie stehen bleiben oder Luftnot haben? Ja, oder wie viel schaffen Sie? Das kann man auch so einfach fragen. Ja, wie viele Etage schaffen Sie? Mhm. Nach der ersten Etage bin ich fix und fertig. Ja, oder ohne Pause zu machen. Ja, nach der ersten Etage bin ich fix und fertig. Wie viele Etage einstecken? Nur eine Etage schaffe ich maximal. Mhm. Seit 3 Tagen, nicht mehr. Okay. Okay, den Rest besprechen wir in den Arzt-Gespräch. Ja. Bitte schön. Okay. Guten Tag, Herr Oberärztin. Haben Sie Zeit für mich? Ja, schon guten Tag. Ja, ich möchte Ihnen über einen neuen Patienten berichten. Okay. Herr Schmidt-Müller ist 65-jähriger Patienten. Und 1,70 Meter groß und 80 Kilo schwer. Er stellte sich wegen seit 4 Tagen bestehenden und zunehmender drückender mit starker Husten, mit leichtem Auswurf Brustschmerzen vor. Die Schmerzen seien ohne Ausstrahlung aufgetreten. und erklärte über Dyspne und Belastung abhängig und sie können nur eine Etage einsteigen. Außerdem gab er auch an, die Schmerzen nicht dauerhaft seien. Die Frage nach geschwollenen Bein, Lagerung abhängig, atemabhängig, wurde verneint. Die Schmerzintensität seien während Husten 7-8 und ohne Husten 4-5 liegen. Ja. Schmerzskala, okay. Ja, Schmerzskala. Bis auf Fieber sei die vegetative Anamnese unauffällig. Die Patientin leide an seit 10 Jahren COPD und dagegen nehme er Schweißspray angenommen, aber er erwähnte, er nehme nicht regelmäßig ein. Alle Allergien seien bei ihm nicht bekannt. Und er wurde keine Operation operiert. Er wurde nicht operiert. Ja, er hatte keine OP gehabt. Ja, er hatte keine OP gehabt. Und er sei wegen Corona vollständig geimpft. Tabakabusus oder er rauche seit 10 Jahren 5-6 Zigaretten täglich, aber früher 20 Package Years. Aber früher wurde Tabakabusus mit 20 Package Years bejaht. Alkoholkonsum und Drogenabusus wurden verneint. In der Familienanamnese ergab sich Thorax oder Lungenkarzinom beim Vater. Oder Lungenkrebs. Lungenkrebs beim Vater. Und Mama Karzinom bei der Mutter. Er sei ledig und habe keine Kinder. Allein wohne, lebe allein. Er sei Rentner und früher habe er Hausmeister von Beruf. Die Vegetativen. Früher habe er als Hausmeister gearbeitet. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf akute Pneumonie hin. Und die als Differentialdiagnosen kommen Lungenembolie Lungenkrebs auch vielleicht Bronchialkarzinom in Betracht zu weiteren wurde oder um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, sollten wir die weiteren diagnostischen Maßnahmen durchführen. Röntgen-Thorax, Blutbild wie Gerinnungsparameter. ja, entzündung Parameter, Leberwerte und Nierenwerte. Sehr gut. Was würden Sie als erstes machen in diesem Fall? Wenn Sie eine Patientin haben, jetzt in der Notaufnahme, bekannte COPD, was würden Sie als erstes denken? Ja, als erstes denken oder? Ja, als erstes, dass das Patient hat bekannte COPD und seit 3 Tagen zunehmende Probleme mit Husten und Druck auf der Brust. Und was würden Sie denken denn als erstes? Das ist eine neue Attacke oder eine Schubung. Eine akute Schubung. Ein akuter Schub, von COPD. Erstens mal, das ist wichtig. Aber man fragt sich, seit 3 Tagen zunehmende, könnte sein. Aber ist nicht verkehrt, haben Sie voll recht. Was könnte noch sein, das so? Was würden Sie, Sie machen jetzt Diagnostik, ja. Covid, jetzt schreiben gute Kollegen, Covid ist getestet, ist negativ. Ja, außer, ja? Außer Covid kann man auch ja, Pneumonie auch denken. Genau. Und vielleicht zum Ausschluss für Herzinfarkt oder Myokardinfarkt. Sind EKG und ja, Cardiac Enzymen notwendig? Voll recht. Wir kommen noch auf den, aber Sie, Sie machen es gut. Was, als Sie gesagt, wir reden erstmal, ob denn die unsere Wahrscheinlichkeit, die Hochwahrscheinlichkeit von der Erkrankung sind niedriger. Ja? Sie haben gesagt, ein Schub von einer COPD, richtig. Und Lungenentzündung, Pneumonie ist auch richtig, könnte auch sein. Davor dann machen Sie dann Röntgenaufnahme, haben Sie gesagt, oder? Mhm. Entzündungsparameter. Ja. Wenn Sie eine COPD und Lungenpneumonie vermuten, was würden ja. Sie noch machen? Ja, ja, Gerinnungsparameter inklusive Dedima auch. Nee, das, ja, Dedima, wir sind nicht auf dem Lungenembolie. Wir reden ja, über den ja. Lungenentzündung und COPD. Mhm. Was würden Sie machen in der Notaufnahme? Patient sitzt vor Ihnen und Sie sehen den Zustand, dass er stark Husten hat. Ja, man kann auch Blutgasanalyse. Sehr wichtig. Ja, aber dafür brauchen Sie auch so ein, ich würde in so einem Patienten auch eine Notaufnahme, dass Sie erst den Kreislauf mal checken. Ja, Sauerstoff. Ja, Sauerstoff, Status. Ja, und ein Monitor anschließen. Genau, die drei Sachen, man braucht bei jedem Notfallpatient. Das ist der erste Schritt. Ansonsten, Sie können nicht weiterkommen. Wenn Sie einen Sauerstoff von 100 haben, ja, 100%, ja, dann Sie sind erstmal beruhigt. Sagen Sie, der Patient hat guten Sauerstoff, dann kann ich den Rest langsam in Ruhe machen. Wenn Sie das übersehen, das oder wenn ein Patient einen Herzrhythmus von 130 hat und das übersehen Sie, dann sehen Sie das nicht. Der Rest, was Sie machen, ist umsonst, weil der Patient geht in den nächsten, in den Kardial, die Kompensation, dann haben Sie noch mehr Probleme. Das heißt, die drei Sachen bei jeder Patientin in Notaufnahme, auch in der Praxis, immer messen. Das ist eine Standard-Gold-Maßnahme. Und dann der nächste ist BGH, dann können Sie auch in Ruhe machen. Also den Sauerstoff ist gut, aber machen wir trotzdem BGH. Wie Sie, der Rest, wie das passt, das für den Lungenentzündung, bei Pneumonie brauchen Sie unbedingt, auch vor allem in Deutschland. Wenn Sie das nicht machen, kriegen Sie das Geld nicht von der Kasse, weil die brauchen das. Bei COPD auch müssen Sie das machen. Venose oder Arterial, spielt keine Rolle, die brauchen eine BGH. Okay? Sehr gut. Jetzt wegen den COPD oder Lungenentzündung haben wir die 2 Kleinigkeiten, was man machen könnte. Notaufnahme ist gemacht. Jetzt Sie vermuten, das könnte auch eine Lungenembolie sein, oder? Ja, es kann auch. Eigentlich anamnestisch richtig sich nach dem Lungenembolie eher als Schub von einer COPD, weil seit 3 Tagen zu nehmen da. So eine das ist ein akutes Ereignis. Das ist nicht chronisch jetzt. Der Mann sagt klar, seit 10 Jahren leide ich unter einer COPD, aber so ein Problem habe ich nie gehabt. Das ist schon die ausgeprägte Symptome, was er im Leben noch nie erlebt hat. Ja? wenn er so beschreibt, dann muss man ernst nehmen. Seit 3 Tagen habe ich, und das könnte man auch ein bisschen vertiefen, die Frage, vor 3 Tagen wurde er plötzlich aufgetreten oder langsam? Das haben wir auch nicht gefragt, ja? Das muss man auch fragen. Ist es plötzlich aufgetreten oder das war schon erstmal langsam und in den letzten 2 Tagen ist es noch schlimmer geworden? Das ist auch wichtig für unser Diagnostik, sozusagen, Verfahren. Wenn sie sagt, wenn er sagt, es ist plötzlich aufgetreten, das ist schon klar. Dann ist Lungenembolie. Kann nicht anders sein. Ja. Dann gehe ich von dieser Richtung und dann mache ich dann weiter Anamnese. Okay, Sie vermuten, dass eine Lungenembolie ist. Und was machen Sie denn? Ja. Ich würde die DMR überprüfen. Genau, richtig. Das kann man machen. Richtig. Das ist auch nicht verkehrt. Und ich würde, sollte sich die Verdachtdiagnose so bestätigen, würde ich Antikoagulantherapie mit Heparin. Würde ich sofort mit bei erhöhter Didymer eine Antikoagulation starten oder machen Sie noch was anderes? Falls ich die Diagnose bestätigen. Mit was würden Sie das machen denn? Sie haben eine Vermutung. Der Verdacht Diagnose ist Lungenembolie. Sie haben BGA gemacht, Sie haben Didymer gemacht, Didymer ist hoch, BGA ist auch am Grenz, das geht, braucht nicht starke Unterstützung. Mhm. Was würden Sie noch machen? Ja, die Diagnose zu bestätigen. Ja, MR. Nein. MRT. Nein. Röntgen-Thorax hat er eingeschrieben, aber Röntgen-Thorax kann man machen. Also damit dann kann man eine atypische Pneumonie oder eine COPD nicht ausschließen, sondern auch so eine etwas bestätigen, der Lungenemphysem damit und so weiter und so was. Aber kann man nicht mittel einer Röntgen eine Lungenembolie ausschließen? Was braucht man davon? Sehr gut, Kollegin schreibt ein CT. Was für CT braucht man? CT. Ja, Thorax-CT muss das sein. Aber Scintigraphie, mit Scintigraphie. Nein, pulmonale. Angius-CT. Pulmonal-Angius-CT. Das muss speziell geschrieben werden. Das ist, wenn Sie eine normale Thorax-CT machen, Sie werden eine große Lungenembolie damit ausschließen. Sie können das. Aber wenn Sie eine prefer kleine Lungenembolie haben, Sie brauchen unbedingt eine Pulmonalangio-CT. Mittel einer Pulmonalangio-CT können Sie auch eine große, auch eine prefer Lungenembolie ausschließen. Das ist ein Grundstandard, was man macht. Ja? Wenn Sie sowas haben, dann müssen Sie es machen. Wenn Sie das vermuten, wenn das COPD, wenn den Dinge hoch ist, wenn die DDMA auch ist, wenn den klinisch genau richtet sich nach dem Lungenembolie, dann müssen Sie das machen. Okay. Was würden Sie noch machen, wenn Sie jetzt sagen, eine Lungenembolie ist? Man macht sofort CT oder dafür macht man was anders in der Notaufnahme? Kann sich sehr gut. Echo schreibt man. Echo macht man auch. Das ist auch Standard. Warum macht man das? Ja, um eine Herzprobleme oder Herzkrankheiten auszuschließen. Nee. Rechtsherzbelastung. Sehr gut. Schreibt die Kollegin. Während einer Lungenembolie kriegen Sie eine Rechtsherzbelastung. Wir testen sie nicht, dass sie falsch verstehen. Es geht um, dass wir unseres sozusagen Kenntnis tauschen. Ja, davor machen wir dieser sozusagen Gespräch jetzt. Ja, das ist ein Standard. Wenn Sie eine Lungenembolie haben, Sie haben eine Rechtsherzbelastung. Aber nicht bei jeder Lungenembolie wieder. Wenn Sie nur peripher Lungenembolie haben, Sie werden keine Rechtsherzbelastung haben. UKG wird unauffällig. Wenn Sie eine Zentrallungenembolie haben, dann können Sie eine Rechtsherzbelastung haben. Dann sehen Sie das in der OKG und sagen Sie, ja, der Mann hat eine Rechtsherzbelastung. Mensch, der sagt, wir brauchen keine CT. Das ist schon klar, der hat Rechtsherzbelastung, Mensch, Kardiologen. Und das ist Hinweis auf eine Lungenembolie. Dann starte ich mit Antikoagulation, Punkt, Schluss, fertig. Ja, wenn man so sicher ist. Aber meines Erachtens ist es besser, dass man eine Pulmonalangios durchzuführen. das ist besser für den Patienten, auch für sie ist Sicherheit, auch sozusagen, dass sie das ausgeschlossen haben. Erhöhter Pulmonalarterialdruck, das ist auch, sieht man auch im Echo, ja, haben Sie voll recht. Wichtige Sache für die Prüfung, das heißt, Sie brauchen eine, bei Lungenembolie, Sie brauchen eine Notaufnahme, BGH, Didymer, Herzultraschall, dann der Rest ist außerhalb der Notaufnahme. Ja, weil zum CT müssen Sie eine Radiologie schicken. Und man macht es am meisten so, dass man sagt, hier, ich nehme den Patienten auf, ob es CT, der geht auf Station. Praktisch. Der Patient ist gut versorgt, hat alles bekommen und dann geht auf Station. Oder können Sie wieder eine Notaufnahme natürlich bestellen, das geht auch, aber mindestens ist es außerhalb der Notaufnahme. Okay, dann ist es auch gemacht, CT, und hat sich mit der Lungenembolie bestätigt. Und Sie haben vorhin klar gesagt, dass Sie mit einer Antikoagulation starten. Ja. Welche Antikoagulation würden Sie das? Ja, mit welcher würden Sie starten? Heparin? Ja, das ist eine Standard, das macht eine Notaufnahme. Mhm. So eine niedrigmolekulare Heparin einfach. Wie dosiert man? Kennen Sie sich damit aus oder? Ja, nicht. Das ist je nach Gewicht sozusagen. Das ist eine gewichtadaptierte Dosierung. Ja. Also ein Enoxaparin, da mussten Sie lesen. Das ist aber ist nicht so schwer. Muss vielleicht in der Prüfung die Fragen, weiß ich nicht genau, aber müssen Sie wissen, auch wahrscheinlich. Ja. Bei Heparin ja, aber bei Norc müssen Sie nicht unbedingt. Wenn Sie nur einfach sagen, ja, sofort mit Norc auch starten, das geht auch. Aber bei Central eher mit Heparin erstmal und dann Umstellung auf Norc, das ist besser. Und dann man gibt 3 bis 6 Monate, sagt man ja. Maximal 3 Monate, minimal 3 Monate und bis 6 Monate kann man das machen. Und was würde man noch machen, wenn Sie jetzt Lungenembolie bestätigt haben? Vorhin eine Kollegin hat auch gefragt wegen Beine. Ödema habe ich nicht. Was würden Sie noch machen? Ein EKG schreiben. EKG, ja. das muss man sowieso machen, das ist schon ein Standard auch. Ja. Das gehört auch dazu, auch so eine Herzrasen, weil während der Lungenembolie kriegen sie auch Herzrasen sozusagen vorflimmern, das gehört auch dazu. Ja. Mhm. Ja, das sehen sie auch ab und zu, muss man nicht, aber kann man auch haben. Was man, wenn die Kollegin Yusuf schreibt, Doppler, Beindoppler, ist wichtig, muss man machen, damit man. Aber wenn der Patient eine Beinödem hat. Muss nicht. Trotzdem gehört das so. Patient hat keine starke Beinödeme, hatte trotzdem oben in einem großen Gefäß eine Thrombose. Mhm. Die Durchblutung ist normal, aber der hat Thrombose sitzt dort. Und die schießt nach oben. Können Sie nicht sagen. Der hat Durchblutung, normal Durchblutung im Bein, aber hat trotzdem Thrombose. Ja, auch umgekehrt könnte auch sein, haben Sie recht, dass es starke Ödeme hat und dann sagen Sie, anhand der Ödeme würde ich dann Doppler machen, weil der einen klaren Text hat, aber dann hat man nicht Beidzeit, dann hat man Einzeit-Ödeme. Ja, dann ist schon klar, weil sieht man den Unterschied. Wo die Thrombose sitzt, das wäre mehr Ödematose als anderen Bein. Okay? Wenn man Beizeit hat, ist es eher so ein Kardialproblem. Dann sagt man, es ist nicht pulmonal, es ist Kardialprobleme. Auch das könnte auch schon so sein, dass Sie eine Herzinsuffizienz durch die Lungenembolie bekommen und da währenddessen haben Sie eine Unterschenkelödeme. Das könnte schon sein, kann auch auftreten, aber das kann nicht eine Ausschlussdiagnose oder für den TVT sein. Muss man trotzdem machen. Und was würden Sie noch machen? Warum der Mann hat eine Lungenembolie? Es kann sein, mit Problemen beim Gerinnungsparametern. Ja. Oder, kann man das auch denken? Da kann hämatologische Probleme hinterher sein. Aber man sieht, dass die Gerinnung ist normal, Thrombozytenzahl ist normal, hat keine Blutungsgeschichte. Ja, und sie rauchen schon lange Zeit und männliche Geschichte. Er rauchte natürlich jahrelang. Ja, starke Geraucher. Ja, da muss man eine Malignität auch damit ausschließen. In diesem Alter, wenn man stark geraucht hat, jetzt nebenbei COPD. Man kann auch Bronchoskopie veranlassen. Braucht man nicht Bronchoskopie? Oder ein CT. Wie ein Sie CT. Haben eine CT gemacht. Ja, mit der CT können Sie die Lungen genau sehen, ob den Krebs hat oder nicht. Ja? Ja. Aber man braucht eine Ultraschall noch dazu. Dann könnte es sein, dass eine abdominale Probleme ist, dass man eine Lymphknoten im Bauch sieht oder irgendwie, damit man eine, kann man nicht ausschließen, aber Hinweis auf eine Darmprobleme oder Magenprobleme, ja. Das macht, man macht so eine Standard, eine Abdomenultraschall. Und was noch dazu, wie Sie vorher erwähnt haben, so eine Vorsorgeuntersuchung, dann geht man Richtung Magenspiegelung, Darmspiegelung. Wenn man Lungenembolie hat, sagt man, wenn das unklar ist, dann guckt man nicht, dass er eine Magenkrebs hat oder Darmkrebs. Mit all dessen kann man die beiden ausschließen. Und die Kollegin schreibt sehr gut, Reiser wurde auch gefragt, in der Anamnese, ob ich gereist habe oder nicht, habe ich gesagt, nee. Das ist auch so lang, wenn man lange Reise hat, dann kriegt man auch, das ist auch wieder TVT, das kommt nicht von sich allein, da hat man TVT, dann kriegt man Lungenembolie. Ansonsten, ich glaube, wir haben alles gefragt und alle Diagnostik durchgeführt. Haben wir was vergessen noch? Immobilität. Das könnte man auch fragen. Ja. Aber ja, ich denke, ja, seit langer Zeit habe er immobil. Ja, wenn man immobil ist, langfristig haben sie recht, aber der Mann kommt jetzt mit dem COPD ins Krankenhaus, wo auch wahrscheinlich ist, aber sie haben voll recht, muss man fragen. Ja. Vermuten kann man vieles, aber wer schreibt, der bleibt, sagt man auf Deutsch. Wer fragt, der bleibt auch. Man muss ihn sehr mehr fragen. Weil sie es nicht gefragt haben, mit dem Vermutung nachvollziehen. Ja? Ja, zuerst wollte ich fragen, treiben Sie Sport, oder? Ja, sehr dann, gut. Aber dann habe ich gedacht, dass es sinnvoll ist, weil sie haben sie leiden COPD. An COPD und sie haben starke Brustschmerzen. Und ich dachte selber, er sei immobil. ja, aber trotzdem für jede Gruppe gibt es einen speziellen Sport. Mhm. Ja, für COPD gibt es auch Sport, für den, weiß ich nicht genau, für Krebspatienten gibt es auch Sport, für orthopädische Patienten gibt es auch Sport. Da muss man Sport immer treiben, muss man, da gibt es keine Grenz. Ja. Bis man bettlägerig ist, dann im Bett kriegt man auch Sport. Passivsport kriegt man auch, Physiotherapie kriegt man das auch, ja. Bis zum Ende, genau wie Ibadat, kann man ohne Ende machen, das ist auch so ohne Ende, ja, gibt es keine Grenze. Aber gute Frage. Ansonsten, ich glaube, Differentialdiagnose haben wir auch jetzt gesprochen. Ja, Lungenkrebs auch. Genau. Herzprobleme haben wir auch, so haben wir OKG gemacht, noch dazu EKG gemacht. Das wurde auch gemacht. Und was braucht man noch trotzdem? Natürlich bei Lungenembolie braucht man nicht Lufo, aber wenn man sagt, es cover keine Lungenembolie, dann braucht man auch Lufo. Man braucht einen Atemtest, ja, dass man der Lungenkapazität nochmal schätzt und sieht, ja. Nicht, dass es doch eine COPD-Schub ist. Ja. Dafür braucht man dann Atemübungen. Da kriegt man auf Station mit seinem Gerät, dass wenn Sie dann später auf Station laden, falls Sie da hinkommen, oder falls Sie Anästhesie machen, dann müssen Sie sowieso so dann lernen. Ansonsten, ja, wir haben alles gesprochen. Und Krebsgeschichte in Ihren Eltern ist auch wichtig. Genau, ja. Das ist genau. Ja. Das ist eine Vorsorgeuntersuchung durchzuführen. Vor allem jetzt bei unklares Lungenembolie, das ist auch schon ein klares Wort. Woher kommt das? Es ist nicht eine Frau, wo dann Pille nehmen, wo dann die Geburt hatte oder wo hinter sich 10 OP gehabt hatte. Bei Frauen ist der Risikofaktor die ganze Sache. Bei Männern, Pille kommen nicht in Frage sowieso. Aber OP und so weiter haben sie auch gefragt, da habe ich keine gehabt. Sie haben toll gemacht. Danke. Ja, haben wir was vergessen? Ja, vielleicht in aktuelle Beschreibung. Wir haben allergisch etwas gelernt oder gefragt, gestellt, weiß ich nicht. Allergie, ja, Allergie wurde auch gefragt. Ja. Das ist eine Schub sein, ne? Vielleicht. Ja, aber das wurde gefragt, habe ich keine. Das könnte auch sein, aber so plötzlich könnte alles möglich sein. Plötzlich bei bekannt. Ich habe extra COPD gesagt, weil am meisten unterschätzt man den die Lungenembolie bei chronischer Herzkrankheiten und bei COPD. Leider. Und daraufhin habe ich dann extra das, diese Fragen gestellt, sozusagen, dass man nicht unterschätzen soll, dass man auch nebenbei sowas auch denken soll, sozusagen. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Wenn Sie keine mehr Fragen haben, dann sind wir fertig, oder?